Deutschlandradio Kultur Vollbild, das Filmmagazin, heute bei dieser letzten Sendung im Jahr 2014 mit ein bisschen Kontemplation. Wir wollen ein Resümee ziehen, was für ein Kinojahr war es. Und dazu sind meine beiden Kollegen Patrick Wilinski und Anke Lewicke ins Studio gekommen. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Ja, bei ungefähr 7 Filmstarts pro Woche kommen aufs Jahr verteilt eine ganze Menge Filme zusammen, nämlich so um die 360. Und wenn wir die Rechnung jetzt mal weiter betreiben, ein Film ist rund 2 Stunden lang, hat 24 Bilder pro Sekunde. Das sind dann auch verdammt viele Bilder. Und trotzdem will ich die Frage aufgreifen, die Hartwig Tegler eben schon aufgeworfen hat. Welches Bild hat sich bei euch besonders eingeprägt? Naja, bei mir ist es ein Bild aus dem Film Winterschlaf, der ja gerade noch im Kino läuft, der türkische Film von Nuri Bilge Ceylan. Und das ist so eine Szene, wo sich der Film eigentlich aus der eigenen Erzählung befreit. In dem Film geht es, um es kurz zu skizzieren, ja um das Zusammentreffen von der traditionell denkenden Landbevölkerung mit einer schon modern aufgeklärten Schicht, die aus Intellektuellen besteht. Und das Ganze spielt irgendwo in Anatolien und dort gibt es noch Wildpferde und es soll so eines dieser Wildpferde gefangen werden. Und das ist sicher eine Szene, die ist 5-6 Minuten lang. Die ist einfach atemberaubend schön, weil es so was ganz Archaisches hat. Gleichzeitig wird dann eben dieses Tier gebändigt. Also man kann ganz viel in diese Szene hineininterpretieren. Man kann die Szene aber einfach auch so für sich stehen lassen und sich anschauen, wie sich dieses Pferd einfach wehrt, gefangen zu werden, wie es dann erschöpft am Boden liegt. Und das Schöne an dem Film ist eben, dass er sich auch noch die Zeit nimmt, zu zeigen, wie der Atem des Pferdes wieder langsam ruhiger wird und das Pferd sich beruhigt. Also das kann einfach Kino auch sein, so eine Konfrontation, eine Begegnung mit was ganz Kreatürlichem. Bei mir ist es eine ganz andere Szene aus einem ganz anderen Kulturkreis. Es ist die Einstellung eines kleinen Jungen, der auf dem Gras liegt und sich den Himmel ansieht. Er ist 6 Jahre alt und so beginnt der Film Boyhood von Richard Linklater. Und wir begleiten diesen Jungen dann 12 Jahre lang beim Großwerden. Es war natürlich das atemberaubendste Projekt, das funktioniert hat dieses Jahr. Und für mich steht dieser Film für die Art von Kino, die ich am meisten mag, nämlich wo nichts bigger than life ist, wo einfach nur live gezeigt wird. Und ich muss sagen, Richard Linklater hat den Beat des Lebens eingefangen und präsentiert uns diese banale Wahrheit, das Leben ist kurz und wir machen zu wenig draus. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Ein Film, der ja auch erstaunlich gut gelaufen ist an der Kinokasse, was man vorher gar nicht unbedingt gedacht hätte. Ich habe überlegt, welche Szene sich bei mir eingebrannt hat. Und das war definitiv aus Steve McQueens Sklavendramaturgie A Slave, in der Solomon Northrup, dieser ehemalige freie Sklave aus dem Norden, der ja in die Südstaaten verschleppt, versklavt wurde, gelyncht werden soll, weil er aufmüpfig war. Er hängt also an einem Baum und alles ist still um ihn herum. Man hört nur seine Füße im Schlamm trippeln auf der Suche nach Halt. Im Hintergrund huschen die Menschen so vorbei. Nun kann man sagen, 12 Years a Slave kam bei uns Anfang 2014 ins Kino. Gesehen habe ich ihn im September 2013 in Toronto beim Filmfestival. Da hat er die Filmpremiere gehabt. Also ein halbes Jahr hat es gedauert, bis der Film nach Deutschland kam. Kann man eigentlich über das Filmjahr 2014 in Deutschland reden? Nee, also ich finde, es wird jedes Jahr immer schwerer. Natürlich ist es so eine professionelle Sichtweise, die wir haben, weil wir auf Festivals sind, sehen wir die Filme sehr viel früher. Ich muss sagen, aber auch der ganze internationale Markt ist schon wesentlich näher gerückt. Also in Polen, in Frankreich, in England laufen die Filme relativ zeitnah mit den USA zusammen, sodass durchaus eine globale Diskussion über diesen Film stattfinden kann. Und ich habe das Gefühl, dass wir in Deutschland dann doch immer wieder ins Hintertreffen geraten. Was aber interessant ist, wo wir gerade auch für die Amis überhaupt eigentlich noch einer der wichtigsten europäischen Absatzmärkte sind. Also nirgendwo anders laufen dann die Hollywood-Filme so gut wie in Deutschland. Aber bei 12 Years a Slave war es sicher so ein geschickter Schachzug in Anführungsstrichen, dass man einen Film ziemlich nah an der Oscarverleihung dran haben wollte, weil alles muss ja in Deutschland auch als Event verkauft werden. Ein Film kann ja nicht einfach für sich stehen und das finde ich eben auch ganz interessant, dass auch die deutsche Filmkritik eigentlich sich nur noch an Events orientiert, dass man sich nicht einfach mal ein Thema so rausnimmt. Und was ich gerade ganz interessant fand, dass wir alle 3 Szenen genommen haben, die ja eigentlich aus dem Film hinausgehen, also die Szene, die du eben beschrieben hast, Sanneburg bei 12 Years a Slave ist ja eine Szene, wo man einfach merkt, dass Steve McQueen ein bildender Künstler ist. Das ist ja eine Szene, die kann man einfach raus aus dem Film nehmen und man kriegt einfach mit, was ist es, Gewalt, was wird da für eine Gewalt ausgeübt. Und genauso bei Boyhood, das sind alles so Szenen, da kriegt man einfach auch mit, was man mit dem Kino noch alles erzählen kann. Definitiv, ich meine, da so geraten auch Filme ins Hintertreffen, über die wir gar nicht reden. Also der Zirkus ist schon weitergezogen, es wird über Birdman gesprochen, über den reden wir dann in einem Jahr erst und man kommt sich dann irgendwie dann doch ein bisschen verlassen vor. Und ich finde das auch ein bisschen traurig, weil dann auch Filme wie All is Lost mit Robert Redford untergehen, die in der ersten Januarwoche gelaufen sind. Auch ein sehr interessanter Film, aber auch irgendwie Yesterday's News. Ja, das ist interessant, weil All is Lost ist ja ein Kammerspiel auf dem offenen Meer. Robert Redford, eigentlich ein Ein-Personen-Film auf dem Schiff, ganz toll. Und gleichzeitig hatten wir dann aber auch wieder Anfang des Jahres ein Kammerspiel im Weltall. Also man merkt ja einfach, dass das Kino, auch das Große mit den Stars, sich wirklich ganz interessant bewegt. Und ich fand auch Graffiti für jetzt so einen großen Film, dass der sich einiges traut und dass man bei beiden Filmen, also auch bei All is Lost, ist man einfach mit Robert Redford auf dem offenen Meer und mit Sandra Bullock ist man wirklich im Weltall. Ich meine, wenn der ganze Schrottmüll hier immer wieder entgegengeschleudert, kriegt man ja auch mit, was im Weltall los ist. Und damit ist auch wieder ein Kommentar gesagt über die ganze Raumfahrtpolitik und so weiter. Ist alles in dem Film drin. Gleichzeitig laufen ja auch immer wieder Prequels und Sequels an. Die Expendables 3, die Vampirschwestern 2, The Amazing Spider-Man 2. Könnte die Liste jetzt noch weiterführen. Was ist mit Hollywood los? Ist da aller Mut und jegliche Vision verschwunden? Gute Frage, weil ich glaube, Hollywood hatte ein ziemlich mieses Jahr, auch was die Zuschauerzahlen betrifft. Sind gerade diese großen Filme gescheitert, in Anführungsstrichen. Und wenn sie dann profitabel waren, waren sie es, weil, wie Anke Lewicke es schon gesagt hat, sie in Europa oder in Asien sehr gut liefen. Und ich muss sagen, in Amerika heißt es immer wieder so, es ist der Anfang eines neuen Erwachsenenkinos. Also das Publikum sprach jetzt zu Hollywood und sagte, wir wollen was anderes. Das große Sandalenspektakel, das uns jetzt Ridley Scott nochmal gegen Ende des Jahres präsentiert, das ist nicht mehr das, was die Leute wollen. Und vielleicht wird dann ein Umdenken stattfinden in Stoffe, die man sich mal selber aussucht. Das heißt nicht, man muss ja nicht immer diese Bücher verfilmen oder diese Franchise-Unternehmen verfilmen oder Superhelden verfilmen. Es wäre mal Zeit für was Eigenes, für was Neues. Ja, es gibt ja auch immer mehr wieder die Bewegung, was früher eigentlich das amerikanische Kino ausgemacht hat, das Independent-Kino, die ganzen Outlaws, die Schwulen, Lesben und so weiter, sind ja in die Fernsehserien gegangen. Jetzt kommt aber die Bewegung langsam, aber allmählich zurück und das ist vielleicht so ein Film auch wie Nightcrawler mit Jake Gyllenhaal, der ja eine völlig fertige Figur spielt, der im Grunde so die pervertierte Form des amerikanischen Traums ist und der da mit seinen Bildern, die er nachts jagt von Unfällen, die er dann an Fernsehstationen verkauft und damit Geld macht, wirklich auch so die Schattenseiten des amerikanischen Traums dokumentiert und festhält. Und ich glaube, also es tut sich so von unten dann doch auch wieder was in Hollywood und man kann eigentlich auch gespannt sein. Weil du Jake Gyllenhaal erwähntest, wie ist eure Einschätzung über das Schauspieljahr 2014? Ich fand es ein ziemlich gutes. Mir fallen viele hervorragende Schauspielleistungen ein, wenn ich an Tom Hardy in The Drop denke oder Matthew McConaughey in Dallas Buyers Club oder an den schon von Hartwig Tegeler erwähnten Leonardo DiCaprio im Wolf of Wall Street. Filme, die wirklich von ihrer darstellerischen Leistung lebten. Ja, definitiv. Verkörperung von ganz unterschiedlichen Personen. Ich glaube, es war sogar eher so das Jahr der Männer, wenn ich das so mal in den Raum stellen darf. Es gab natürlich starke Frauen-Performances, aber wenn ich denke an ganz viele Filme, unter anderem natürlich Timothy Spall in Mr. Turner, der dann den großen Landschaftsmaler England spielt, das ist so eine, mehr als nur eine Verkörperung, das ist eine Performance vor der Leinwand, wie er sich da in diese Rolle dieses sehr wichtigen zeitgenössischen Künstlers reinspielt und damit auch ein wenig den Regisseur selbst porträtiert, Mike Leigh. Ja, und jetzt können wir beim Thema Hollywood bleiben und dann auf Julianne Moore kommen, was für mich wirklich eine der originellsten Darstellungen in diesem Jahr war, Maps to the Stars, da spielt sie ja eine alternde Schauspielerin und in ihrer Figur ist ja auch ganz schön, wie sich Hollywood eigentlich auch in der Krise präsentiert, dass Hollywood sich zu sehr eigentlich auf junge Menschen kapriziert hat, wir haben da immer Stars, die halten zwei Saison lang und dann sind sie weg vom Fenster und das ist alles in dieser Figur von Julianne Moore miterzählt und das ist doch auch eine Schauspielerin, da wünscht man einfach Rollen, die ihrem Alter entsprechend angelegt sind und mit der man dann einfach auch zusammen auch als Kinopublikum alt werden kann und eben auch mit diesen Geschichten. Und ich glaube, dieses Bedürfnis gibt es. Das Kinojahr 2014 im Rückblick. Wir sprechen gleich weiter mit Anke Lewicke und Patrick Wilinski.